Wisst ihr, wer ich bin? Ja. Yeah. Denkt ihr wohl. Wer ich wirklich bin, das ergibt es Sinn. Wenn du diesen Track verstehst, dann pufft die Frage im Wind. Ja, du trägst ein Breitling, ich zocke Skyrim. Und dass ich nicht breit bin, ist euer Leichtsinn. Was soll das Bild über meine Person? Ich bin normal, kennst du Schilddrüsen über Funktion. Ich kann fressen wie und was ich will, ohne krasse Pillen. Du schiebst einen krassen Film, man muss den Spaßen füllen. Jeder Rapper zeigt sich mit Stolz hinter seiner Stadt. Ich bin vielleicht der erste Rapper, den das abfuckt. Scheiß welcher Stadt? Karlsruhe, rest in peace. Früher warst du doch krass, doch jetzt so mies. Wenn ich schieß, dann nur mit Sätzen, die ich rappe. Und angeblich würde ich mir widersprechen. So ein Bullshit, denn was ich da unterscheide, ist ein reiner Witz und eine Wahrheit, die ich unterschreibe. Ist ein reiner Witz und eine Wahrheit, die ich unterschreibe. Schreibe. Nicht auf Gangster, auf Facebook, wie hässlich. Ich pisse dir zur Strafe in die Xbox 360. Wein doch, verpetz mich, best practice. Und jetzt sagen alle, Tricky M ist mir zu lästig. Doch ihr lässt mich, wie deine Frau dir jetzt auf Mann macht und auf den Boden spuckt, als sei sie lesbisch. Ich mach Rap, Bitch, und brauch kein Aussehen wie Brad Pitt, denn es soll um die Musik gehen. Dennoch sieht man mich mit Sakko, das ist untertrieben. Eher so, als wäre ich das Spiegelbild von 007. Textlich begabt und technisch verspielt, bis auf das es keine Bond-Girls hier mehr gibt. Wenn du mich dann siehst, oh, gibt es keinen Shake-Hand. Auch wenn du dich Fan nennst, spüre ich den Hate-Man. Wer ich bin, es ist trickreich like this. Und wenn ich rapp, hast du die Midlife-Crisis.